Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lämmer. Sie haben morgen, am Dienstag, um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lämmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lämmer. Sie haben morgen, am Dienstag, um 14 Uhr einen Termin. Leider ist Herr Lämmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank.